Nach der Leiche ist ein Grimmes gewinnen wir schon lang keine mehr. Gesons und Bronze hat's gegeben. Gerade Auftrag haben's lassen, die Jungen. Damit die Freundschaft ja nicht sagen kann, sie hätten für die Mutter nicht als du, was sie gehört. Wie angegessen gewesen sind noch 5 Patrunse für die Wimmer im Bett waren. Einen haben dabei schon 7 und 8 halbe getrunken gehabt. Es hat ja nichts gekostet. Und bald ist so laut zugegangen, wie es halt in einem Wirtshaus drin zugeht, wenn alles freigehalten wird. Ein Munzinger haben sie noch aufgezwickt, weil ihm der Meser, wie es alles am Hiedert hat, das Kreuzer so aufgehört hat, dass der Herrgott bald davon geflogen war. Und die Freundschaft von weiter weg hat um 30 Jahre angefangen und die letzten sind um 8 fort. Bei Wim auf der Hee hat um die Zeit der Jungbauer das Geld zusammengekriegt, weil er morgen am Vormittag gleich die ganze Leicht zahlt. Auch beim Wirt die Grimmes, und da muss er so gleich noch sagen auch, dass in einer 6 Wochen getauft wird und dass er da für 20 Leute einmal herrichten muss.